Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz, ganz pünktlich heute sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Also, wir können über alles reden, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir diskutieren oder, ja, oder streiten wollt oder plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Jan. Hallo Jan. Hallo Domian. 36. Richtig. Sehr gut. Um was geht's? Um was geht's? Ja. Also, ich habe seit 7 Jahren ein Hin und Her mit einer Frau, die ich liebe. Mhm. Und also es waren alles andere wie langweilige 7 Jahre. Ist das deine Beziehung oder hast du sie nebenher und bist in einer Ehe noch? Nein, nein, das ist meine richtige Beziehung gewesen. Ja. Jetzt im Moment aktuell bin ich Single. Ja. Und ja, es waren immer mal wieder Monate dazwischen gewesen, von Datum, wo wir uns kennengelernt haben, bis wir in einer Partnerschaft waren. Da war sie gerade frisch verheiratet und hat sich dann getrennt. Mhm. Bis dann auf einmal der erste Knall kam und sie Knall auf Fall von mir weg ist. Und dann nur ein Zettel lag von wegen, sie kann nicht anders. Und das war nach wie viel Jahren, oder? Das war erstmal nach ein paar Monaten. Ach so, gewesen. Schon so früh, ja. Wir haben im November 2005 ging es bei uns los, wo wir uns angenähert haben. Im Sommer haben wir uns immer besser kennengelernt. Sie ist Mieterin bei mir im Haus gewesen. Mhm. Und tja, so nachmittags, wenn sie von der Arbeit kam, dann haben wir mal ein Glas Wasser draußen getrunken oder Cappuccino, je nachdem, mhm, ein bisschen gequatscht. Ja, und durch das Quatschen hat sich irgendwie immer mehr entwickelt bei uns, dass man immer mehr den anderen irgendwo, ja, gemocht hat. Mhm. Ja, sich hingezogen gefühlt hat auch irgendwo, ne? So, dann irgendwann kam der Moment, da hat sie es dann auf halt drauf angelegt und dann hat es richtig Peng gemacht, ne? Ja. 7 Jahre. Ja. Das war vor 7 Jahren, ja, also 2005. Und nun seid ihr aber getrennt. Jetzt sind wir gerade aktuell getrennt. Warum seid ihr getrennt? Weil sie nachts meinte, also tagsüber meinte, als ich auf Arbeit war, Knall auf Fall, die wichtigsten Sachen zusammenzupacken, unsere Tochter zu schnappen und abzuhauen. Ach, es gibt ein Kind, ein gemeinsames Kind. Ja, die ist jetzt 3,5, unsere Tochter. Sie hat die Sachen gepackt und hat das Kind genommen? Sie hat das Kind genommen und war dann weg. Wann? Ich wusste nicht wohin. Ich habe es nachts um 1:30 erfahren, als ich von der Arbeit nach Hause kam, von der Schicht. Wie lange ist sie jetzt weg schon? Seit dem 4. Juli ist es. 4. Juli? Jetzt und es gab keine Anzeichen dafür, es gab keinen Streit, Misstöne, nein, irgendwas? Nein, nein. Also sie ist im Januar mit unserer Tochter zusammen wieder zu mir gekommen, nachdem so ein paar Sachen bei ihr nicht hingehauen haben, alles wieder beschissen lief in ihrem Leben, auch gesundheitlich nicht so wirklich alles auf dem Damm war. Du machst so Andeutungen. Ja. Mir erscheint diese Frau als sehr unberechenbar, als sehr labil. Ja, labil. Sie ist depressiv. Sie hat jetzt aktuell, nachdem sie eine Therapie mitgemacht hat von 10 Wochen dieses Jahr, es auch im Bericht schwarz auf weiß bekommen für den Arzt, dass sie unter anderem an Borderline erkrankt ist. Erklärst du es mal uns, was das bedeutet, wenn man an Borderline erkrankt ist? Also Borderline, für Leute, die es schon gehört haben, ist es oftmals der Begriff, das sind die sich mit der Rasierklinge die Arme aufschneiden. So, oder zeigt es sich äußerlich? Und also bei manchen Leuten, ja. Mhm. Dass sie sich halt mit irgendwelchen Gegenständen auch Schmerzen zufügen, Zigaretten kippen etc. Mhm. Gibt aber auch andere Ausmaße oder Formen, wie es zu beobachten war jetzt bei ihr. Allein die letzten Jahre, dieses dauernde Trennen und wieder zusammenkommen, mhm, mit mir. Mhm. Weglaufen, ich will nichts mit dir zu tun haben und im nächsten Moment, ich vermisse dich. In der Regel sehr schwierige Menschen, wenn man mit, ja, Borderline-Erkrankten zu tun hat. Und meistens steckt hinter dieser Borderline-Erkrankung eine dramatische Ursache. Oh ja. Die unter Umständen viele Jahre zurückliegt. Oftmals ist also, es im Bereich des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung einzusiedeln. Unter anderem, ja, mhm. genau. Also eine oder zwei Sachen wusste ich bereits von ihr selber und eine Sache hat sich dann dieses Jahr im Sommer, hat sie es mir nachts erzählt, was noch ganz, ganz weit zurückliegt. Was war das? Missbrauch in der Kindheit, ja. Mhm. So, nun ist sie weg. Nun ist sie weg seit 4.7. Sie ist selbst psychisch erkrankt, hat aber das kleine Kind in Obhut. Weißt du denn mittlerweile, wo sie ist? Und wie, ja, wo sie ja. Das hat sich dann alles in der Folgewoche, dann habe ich Post bekommen von ihrer Anwältin, mhm. weil wir waren letztes Jahr schon einmal gemeinsam vor Familiengericht, weil sie auch auf einmal dann auf Fall weggelaufen ist. Und ich da aber gesagt habe, stopp, wir haben eine Tochter, du kannst nicht immer unsere Tochter mitnehmen. Mhm. Einfach rausreißen aus einer ungewohnten Umgebung und es ist keine Sache, es ist ein Kind. Wo ist sie jetzt? Sie hat jetzt ihre Wohnung, wohnt da mit unserer Tochter zusammen. Weit weg von dir? Nee. Ist selbe Stadt, also innerhalb von 5 Autominuten zu erreichen. Habt ihr denn ein Einvernehmen, was den Kontakt des Kindes anbelangt? Also es ging dann los, dass ich Anfang Juli dann einen Brief bekam von ihrer Anwältin. Ich bin dann nachts, wie gesagt, erstmal nach Hause gekommen, habe festgestellt, die Wohnung ist leer, kein Brief, kein nichts. Was stand denn in dem Brief von der Anwältin? In dem Brief von der Anwältin stand dann drinne, da ist zur heftigen Auseinandersetzung möchte sie sich deeskalierend einbringen. Und obwohl es gar keine Auseinandersetzung gab. Richtig, zumindest damit dieses Vater-Tochter-Wochenende gegeben ist und damit das Kind auch ganz schnell ihren Papa wiedersehen kann. Welches ja jetzt durch diesen ganzen Stress und durch die Auseinandersetzungen sehr verunsichert wäre mir gegenüber. Musste natürlich mit reingeschrieben werden, so eine Sache, ne? Weil man muss es ja irgendwie gut darstellen alles. Okay, aber das ist jetzt mit dem Kind geregelt im Moment. Es ist im Moment alles geregelt. Willst du denn? Es gab eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Die kam dann im August, die wurde für den 19. August anberaumt. Mhm. Denn infolge dieses Schreibens war ich dann erst bei meinem Anwalt gewesen. Mhm. Und wir wussten dann auch mittlerweile, wo sie sich aufhält, bei wem. Ja. Weil sie hat ja noch nicht einen Wohnungsknallauffall gehabt. Tja, und dann kam ich 2 Nächte später von der Arbeit nach Hause. Das war dann so Mitte Juni gewesen, Juli. Und da lag dann auf einmal ein Beschluss bei mir auf dem Küchentisch, den meine Mutter ein Haus weiter für mich angenommen hatte, in dem drinne stand, dass ich mich ihr nicht nähern darf, nicht anrufen darf, keine E-Mail schreiben darf, etc. Ach du lieber. Und das nicht weiter wie 25 Meter. Aber die Sache ist jetzt aufgehoben. Ja, das ist bei Gericht alles aufgehoben. Aber ich ahne schon, was du für eine Nerverei hinter dir hast. Also es ist... Was für ein Horror. Es ist 7 Jahre teilweise wirklich ein Horror und dann auch immer wieder aber diese schönen Momente, die alles aufwiegen, ja. Welche schönen Momente gibt es denn da noch? Ja, welche schönen Momente gibt es da? Gibt es die noch, die schönen Momente? Ja, Tatsache, sogar nach dieser gesamten Geschichte. Die beiden haben jetzt ihre Wohnung. Mhm. Man merkt bei der Mama selber, dass sie, wenn sie das Verlangen nach mir hat, dann ruft sie mich an und dann telefonieren wir stundenlang, wenn ich nachts beim LKW unterwegs bin, wie auch immer. Höre ich daraus, dass du eventuell sogar geneigt wärst, wieder zu ihr zurückzugehen? Das ist das Blöde, ich glaube immer wieder. Ich würde sie sogar heiraten. Halte ich für einen großen Fehler. Ja. Was du mir jetzt erzählt hast, halte ich für einen großen Fehler. Wenn du 7 Jahre Stress hinter dir hast, wenn diese Frau im Borderline erkrankt ist, wenn die Dinge passiert sind, die du gerade erzählt hast und du hast mir nur ein kleines Detail erzählt von all dem, was du da mitgemacht hast, ja. Würde ich mich an deiner Stelle bemühen, zu dieser Frau ein freundschaftlich distanziertes Verhältnis zu haben wegen des Kindes, aber mich keinesfalls mehr auf eine Beziehung zu dieser Frau einzulassen. Eine Beziehung ist auch aktuell überhaupt nicht diskutabel. Ja, aber du sagst du Seite noch von ihrer Seite. Erstmal muss ein bisschen was im Leben passieren, in meinen Augen. Also sprich gesundheitlich bei ihr eine Veränderung. Ja. Dass sie ein paar Sachen ernst nimmt im Leben und nicht mehr so dieses Sprunghafte immer. Ist sie denn in einer psychiatrischen, psychologischen Betreuung, Behandlung, Therapie? Ja, also sie hat ja dieses Jahr, wie gesagt, erstmals aus eigenen Stücken, weil als es hieß, dass sie wieder nach Hause kommen möchte zu mir, das war ab Mitte, Ende Dezember, Weihnachten hat die Kleine bei ihr und da ist sie bei jemandem untergekommen gefeiert. Mhm. Und nach Weihnachten habe ich meine Tochter abgeholt, dass sie dann über Silvester dann für 2 Wochen bei mir wäre. Und da hat die Mama dann schon gesagt, wo die Kleine im Auto saß, Mama kommt auch bald nach. Mhm. Und da ging es darum, dass sie meinte, sie möchte mit der Kleinen wieder nach Hause kommen, zu mir zurück und wir wollen einen Neustart machen. Okay, also sie ist jetzt in einer Therapie im Moment. Jetzt im Moment ist sie, also morgen ist seit langem endlich mal wieder ein Termin für eine Gesprächstherapie in einer Klinik. Ich würde dir sagen, ich würde dir raten, dass vielleicht erst dann solche gewagten Gedanken aufkommen dürfen, von wegen Heirat oder Beziehung, wenn sie durch eine sehr intensive therapeutische Behandlung gegangen ist und wenn sie ihre Krankheit im Griff hat. Ja, wenn du 7 Jahre so, ich verstehe gar nicht, wie man das aushalten kann, 7 Jahre, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Teilweise verstehe ich es auch nicht. Dass ich nicht einfach gesagt habe, ich habe in den 7 Jahren auch eine andere Frau kennengelernt. Mhm. Brauchst du so einen Stress für dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mir geht's. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ist die Frau nicht in meiner Nähe, geht's mir nicht wirklich gut. Vielleicht brauchtest du, auch eine therapeutische Behandlung. Ja, wahrscheinlich schon, aber teilweise, bis auf manchmal, dass ich wirklich nach so einem Knaller, wenn hier so ein Bescheid reinkommt, ich darf mich nicht nähern oder so, dass ich dann mal just ein richtiges Tief habe, das ist normal, ich glaube, das hätte aber jeder Mensch, aber hauptsächlich doch. Ja, aber ganz im Ernst, da stimmt doch was nicht, wenn du nach all solchen Sachen dann schon wieder eine Sehnsucht empfindest. Ja, was heißt eine Sehnsucht empfindet? Ich sehe sie und selbst wenn ich noch so eine Wut auf sie habe, in dem Moment, wo ich sie sehe, ist diese Wut weg. Ich kann hier nicht lange böse sein. Ja, das kann man vielleicht nach ein paar Monaten könnte man das über jemanden sagen. Aber wenn vielleicht liegt es mit daran, dass ich weiß, dass sie nun zum sämtlichen Menschen gebrochen hat. Mutter, Geschwister, zu ihrem Vater und in seiner neuen Familie. Die hat nach langen Jahren Kontakt wieder aufgebaut. Und letztes Jahr im Herbst auf einmal alles wieder gebrochen, weil sie wieder Scheiße gemacht hat, sich in ihre Lügenwelt verstrickt hat. Und Jan, wie letztendlich selber sagt, sie hat ihren Halt verloren, als ihr Opa gestorben ist. Ne? Ja. So, was sage ich dir? Kümmere dich um dein Kind, das tust du, brauche ich gar nicht zu sagen. Das tue ich, ja. Das ist ja alles gut geregelt. Aber sei vorsichtig. Ich finde, du solltest jetzt über einen langen Zeitraum auf gutem Abstand zu der Frau bleiben. Und was in 2, 3, 4 Jahren ist, sieht man dann. Aber ich habe etwas Sorge, dass mein Rat verdampft. Also diesen Abstand versuche ich gerade aufzubauen. Gerade im Moment jetzt. Okay. Seit dem Wochenende bin ich dabei, so ein bisschen zurückzuschrauben. Alles. Dann wünsche ich viel Glück dazu. Und sei vorsichtig, wirklich sei vorsichtig. Alles klar. Alles Gute, Jan. Jo, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 22 050, hier ist Liliana, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, hallo. Ja, Liliana. Schön, dass du da bist. Ja, bin ich da. Ja. Aber ich habe sehr, sehr schwierige Probleme. Und ich habe am 28. August einen Schlaganfall gehabt. Ja. Da war ich 3,5 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Vom Krankenhaus bin ich jetzt in Reha gekommen, bis morgen. Ach, du bist jetzt noch in der Reha? Ja, heute noch. Mhm. Und morgen, Mittwoch, 26. werde ich entlassen. Mhm. Und wenn ich nach Hause gehe, weiß ich nicht wohin, weil bei mir ist alles aufgelöst worden. Ich habe einen Laden gehabt, Insolvenz angemeldet vor ein paar Monaten. Ja. Aber ich dürfte weiter arbeiten. Dann ist diese Sache passiert und mein Sohn hat alles aufgelöst. Was für ein Laden war das? Das war eine Wäscherei. Der Laden ist aufgelöst. Hat der Sohn denn die Wohnung auch aufgelöst? Das hat er ja auch aufgelöst. Normal. Aber wie kann er das machen? Keine Ahnung, er hat's gemacht. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Sohn? Nicht so gut. Das habe ich jetzt mir schon gedacht. Wie kann er, wenn die Mutter einen Schlaganfall hat und im Krankenhaus liegt, Reha, Hoffnung auf Genesung hat und du sprichst ja wieder ganz fit und ich hoffe, dass du auch körperlich einigermaßen wieder stabil bist. Ja, bin ich auch, so. Dankeschön. So, dann löst man doch die Wohnung nicht auf. Wo sollst du denn jetzt hin? Das weiß ich jetzt selber nicht. Hast du denn mit ihm gesprochen? Wir haben gesprochen, dann haben wir uns verkracht total und dann hat er jetzt, ich habe ihn gefragt, wo soll ich denn hin, wenn ich komme, hat er zu mir gesagt, kann ich dir auch nicht helfen, das war alles. Hatte er einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Gehabt, ja. Ich weiß gar nicht, ob das recht... Diese Laden und diese Wohnung ist schon vermietet, also ich habe nichts. Was hast du denn? Von heute auf morgen. Aber du hattest sicher Haushalt, viele Dinge, Möbel, wo ist das alles geblieben? Ja, der hat alles irgendwo in eine Schuppen oder in eine Garage, ich weiß es nicht selber. Du stehst jetzt mit deinen 60 Jahren und nach der schweren Erkrankung vor dem Nichts. Jawohl. Ich gehe davon aus, dass dein Partner, dass du keinen Partner hast oder dass der schon verstorben ist. Ich habe keinen Partner. Gibt es noch ein anderes Kind? Nein. Also nur diesen Sohn? Ja. Gibt es sonst noch einen nahen Verwandten? Nein. Und auch keinen nahen Freund? Freund habe ich keinen, nein. Ich habe nur eine Freundin und sie hat mir geraten, dass ich mich an sie wende. Ja, wobei vielleicht können Sie mir irgendwie helfen mit einer Adresse oder mit irgendetwas. Da werden wir uns jetzt... Wohnungsamt oder ich habe keine Ahnung. Wie ist das denn mit deiner finanziellen Situation? Bekommst du irgendetwas jetzt, Hartz IV oder bekommst du irgendwas? Ich bekomme gar nichts, noch gar nichts. Mein Sohn hat gesagt, er hat Anträge gestellt, aber ich habe noch nie was gesehen und was gehört. Das ist ein Unding. Ich weiß gar nicht, ob das juristisch rechtens ist, dass der einfach in deine Wohnung eingreift, die Wohnung auflöst, deine Sachen beschlagnahmt. Ja, gut, ich habe ihm Vollmacht gegeben, dass er Laden ausräumen darf. Aber den Laden nur? Der Laden nur. Nicht die Wohnung? Ja, ich habe ja nicht von Wohnung gesprochen, ne? Genau, ganz genau. Und dann, er hat mit der Vermieterin gesprochen und dann hat sie gesagt, gut, dann tun wir Laden ausräumen, dass sie weiter vermieten kann. Aber jetzt, du sagst, du bist noch einen Tag in der Reha-Klinik. Ja. Dir muss doch das Wasser bis zum Halse stehen. Wohin wirst du morgen, übermorgen gehen? Ja, ich gehe morgen gehe ich zu meiner Freundin, aber dann weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich bei ihr bleiben kann. Ein paar Tage weiß ich nicht. Ich frage mich selber. Hast du in der Klinik mit irgendjemandem über diese Situation gesprochen? Habe ich mit Sozialdienst gesprochen, aber die Dame hat mir gesagt, mein Sohn hat alles angefangen, also sie kann nichts mehr tun, weil wenn ich das zu Ende bringen soll, dann muss ich das persönlich machen. Ja, okay, aber man muss dir ja jetzt mit Rat und mit Tat zur Seite stehen. Ja, du bist jetzt eine ältere Frau, nicht sehr alt, aber immerhin, du bist eine Frau, die eine schwere Erkrankung hinter sich hat. Dich kann man ja nicht einfach in der Luft so hängen lassen. Wie geht's dir denn seelisch mit dieser Situation? Sehr schlecht. Das glaube ich. Seit wann weißt du das denn, dass der Sohn das gemacht hat? Ja, seit 15. September. Aber er hat gesagt, er findet nie eine Wohnung, also... In dieser ganzen Zeit ist nichts passiert, ne? Gibt es eine Schwiegertochter? Bitte? Gibt es auch eine Schwiegertochter? Ja, es gibt, ja. Meine Schwiegertochter hat zu meiner Freundin gesagt, wenn sie rauskommt, dann soll sie zu ihrer Freundin gehen, zu mir geht nicht. Hätte denn rein theoretisch dein Sohn die Möglichkeit, dich für eine Weile aufzunehmen? Hat er eine große Wohnung oder ein großes Haus? Ja, die haben nicht großes Haus, aber er hätte ja schon Möglichkeit. Nur er will nicht und sie will nicht. Er will nicht. Ja, an deiner Stelle würde ich auch bei ihm nicht wohnen wollen. Wenn man Nein. Das Band ist zerrissen. Nach dieser Situation ja. Bestimmt nicht. Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Liliana, wir werden uns jetzt mal deinem Wunsch gemäß im Hintergrund schlau machen. Wer dir jetzt sehr schnell helfen kann, damit du eine vernünftige Unterstützung bekommst. Ja. Folgendermaßen geht das jetzt. Ich bitte dich aufzulegen. Und dann wirst du in ein paar Minuten von meiner Mitarbeiterin, der Sabine, zurückgerufen. Und alles Weitere dann am Telefon. Dankeschön. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir dir hoffentlich etwas helfen können. Wo, in welcher Stadt wohnst du? In Firnheim. Firnheim? Ja. Wo liegt das? Ist das im Ruhrgebiet? Das ist Hessen am Bergstraße. Ah, natürlich. Alter. Alles klar. Liliana, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema Mir läuft die Zeit davon. Hätte Liliana auch anrufen können. Ich möchte morgen mit Leuten sprechen, die sehr unter Druck stehen, weil sie irgendetwas noch machen wollen oder unbedingt tun sollten. Zum Beispiel jemanden anzeigen, obwohl die Frist vielleicht bald abläuft. Oder sich bei einem Todkranken entschuldigen. Oder vielleicht steht ihr unter großem Druck, weil die Ärzte euch eine schlechte Prognose gesagt haben, dass ihr das Augenlicht verliert, weil ihr eure Beweglichkeit verliert, vielleicht sogar euer Leben verliert. Und ihr deshalb sagt, mir läuft die Zeit davon. Vielleicht habt ihr auch die Sehnsucht, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, doch noch im Alter die große Liebe zu finden, die ihr vielleicht vorher noch nie gefunden habt. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, weswegen man sagt oder sagen kann, Mann, mir läuft die Zeit davon, ich muss das dringend noch machen. Wenn ihr in einer solchen Lage seid, dass ihr dringend noch etwas erledigen möchtet oder machen möchtet oder erleben wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft uns morgen an ab 0 Uhr. Ihr kennt das ja, sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch während der Sendung 0800 220 50 50. So, heute weiter jetzt mit der freien Themennacht, 1.21 Uhr und hier ist Michael und Michael ist 47. Hallo Michael. Hallo Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Michael. Ich war vorhin zutiefst berührt, als der Jan von dem Fall geschildert hat mit der Borderlinerin, die wohl auch eine Diagnose hat. Ja. Und da auch noch leider ein Kind im Spiel ist, ne? Ja. Ich war 20 Monate selbst mit so einer Frau zusammen, die aber wohl keine Diagnose hatte. Und ich bin dann, als ich am tiefen Abgrund war nach 20 Monaten, was eigentlich irgendwann immer kommt, weil der Borderliner geht irgendwann, da sind die seelischen Grundsätze ausgehebelt und man ist total leer. Wie hast du denn diese Frau erlebt in den 20 Monaten? Es waren ja bei dir dann nur 20 Monate, Gott sei Dank. Ja, das geht aber, ich sag mal, es gibt da drei Grundgerüste, auf denen das basiert, so eine Beziehung. Das ist Idealisierung, Abwertung und Manipulation. Oh, das klingt aber schon sehr fachmännisch. Hast du gelesen darüber? Ja, nee, ich habe das in 3-4 Jahren dann studiert, weil ich wäre da sonst nicht wieder rausgekommen. Sag's mal so auf Deutsch mit Klartext, dass man es versteht. Also man fühlt sich wie George Clooney, ne? Man ist so verliebt und wird so in den Himmel gehoben. Von der erkrankten Person? Richtig, genau. Ich habe noch niemanden so gern angefasst wie dich und ich habe noch keinen so geliebt. Und so weiter und so weiter. Du bist immer das Beste, das Größte. Was man gerne hört. Richtig, ganz genau. Man muss aber auch dafür empfänglich sein. Also das heißt, du musst selbst auch eine kleine Störung haben. Also eine Dependente, so ein kleines Helferlein oder so. Ne? Und oder er muss total naiv sein, weil ein kerngesunder Mensch wird sich mit so einer Person nie einlassen. Ne? Ich verstehe, ich ahne es schon. Genau, und charakteristisch ist der Spruch, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das sagt ein normaler Mensch nicht zu dir, wenn naja, du verliebt bist. Wollen wir mal vorsichtig. Ganz genau, ganz genau. Vielleicht gibt es ja auch normale, also nicht Kranke, die das sagen. Ja, aber da wird das eher selten kommen. Ne? Aber du bist gewarnt. Es ist immer on-off, on-off, on-off. Okay, das sind die euphorischen Momente. Was sind, welche negativen Momente hast du erlebt mit dieser Borderline-erkrankten Frau? Also die hat sich nicht vor meinen Augen verletzt. Ne? Aber die werten dich ab. Oder wenn du dann Stress hast mit denen und willst dann gehen, dann stellen sie sich vor die Tür, bleib hier und so weiter. Dann bist du der Größte und am nächsten Tag bist du wieder der Arsch. Dann wird wieder Schluss gemacht, ne? Und diese On-Off, das wird immer kürzer und du denkst dir immer, es wird wieder so wie früher. Und das wühlt mich heute noch auf. Das ist 3 Jahre her. Du meinst mit On-Off dieses ständige Hin und Her? Schluss machen. Hin und her. Ja, und die wissen ganz genau, das können die bis zu 6 Wochen ziehen, du kommst wieder. Ja. Und das war auch vorhin charakteristisch, als der Jan sagte, ich würde die sogar heiraten und so. Ne? Ja, ja, ja. Wenn er das macht, ja, das ist sein eigenes Todesurteil. Und den Leuten... Ich war auch skeptisch. Ja, man kann die nicht heilen. Ja, man kann, das kannst du nachlesen. Ein anerkannter Experte ist Dr. Rahn von der Landesklinik in Warstein. Er hat da Bücher drüber geschrieben. Es gibt eine Therapieform, nennt sich DBT. Und da kann man das mit lindern, aber man kann die nicht heilen. Wie viel Mal hat denn diese Frau in den 20 Monaten, in denen ihr zusammen wart, Schluss gemacht? Also 12 bis 14 Mal. 12 bis 14 Mal? Ja, ja. Und wie lange hat das dann jeweils angehalten, bis es dann das, wieder... Ja, das war verschieden. Das war manchmal ein paar Tage Und dann, ich sag mal, dann war ich auch hier zu Hause, 2-3 Tage und hab mir dann gedacht, hier, das lasse ich mir nicht bieten. Mhm. Ne, hab mich dann cool gefühlt. Aber das ist einfach nur Erholphasen, um sich zu sammeln, dass man sich wieder da reinstürzt. Was war denn dann so das Ausschlaggebende, das du gesagt hast? Ich gehe mal davon aus, dass du dich von ihr getrennt hast. Nein. Sie hat sich von dir getrennt. Ja, sie hat sich einen neuen weißen Ritter gesucht. Ah. Ja, auf ihrem Geburtstag hat sie mir das dann mehr oder weniger gesagt. Sie ist aber 4 Tage, nee, sie ist die 3 Wochen, am 23. März hatte sie Geburtstag. Zum 1.4. ist sie hier in einem 800-Seelendorf 5 Häuser neben mich gezogen. Hm. Ne? Und dann habe ich die auch immer mit dem Auto hier rumfahren sehen. Ihre beiden Söhne haben mich 3 Tage später nicht mehr gegrüßt. Die sind direkt hier gegenüber aus dem Bus ausgestiegen und so. Wie lange hast du denn dann dafür gebraucht, dass du es dann akzeptiert hast, dass du sie nicht zurückhaben wolltest? Also, ich will es jetzt mal so sagen. Das war am 23.3., dass sie Schluss gemacht hat. 1.4. ist hier nebenan eingezogen. Mhm. Und ich bin so Mitte bis Ende Juni morgens das letzte Mal aufgestanden, dass mir die Hände geflattert sind wie beim Alkoholiker. Mhm. Aufgrund des, wie gesagt, des überhöhten Endorphinhaushaltes, den man kriegt durch diese Idealisierung. Ja, also ja. Kann man sagen, drei Monate so hast es, da ging es dann. Nein, das dauert länger. Du bist leer wie ein Schuhkarton, weil deine seelischen Grundsätze ausgehebelt sind. Du bist wie ein weißes Blatt Papier, du bist leer, da ist seelisch, gefühlsmäßig nichts mehr da. Das klingt ja dramatisch. Ja, das ist auch dramatisch. Als würde eine solche Person einen aussaugen. Richtig. Benutzen. Richtig, richtig, ganz genau. Aber du hast das ja während dieser 20 Monate auch gemerkt, dass da was nicht stimmt. Warum hast du nicht den Schlussstrich gezogen? Du, weil man begibt sich in eine psychische Abhängigkeit irgendwo. Das ist wirklich dramatisch, ne? Mhm. Du kommst dann, du empfindest abgrundtiefe Liebe und so wie man es noch nie gefühlt hat, ne? Und du würdest alles für diese Person tun. Und man, ich sag mal, man lässt sich da ganz schön was bieten. Nun kannst du ja, du kannst ja froh sein, dass da kein Kind mit im Spiel ist. Richtig, ganz dann genau. Ist es ja alles noch viel, viel richtig. Komplizierter und man hat ein Leben lang diese Komplikationen an der Backe. Richtig, und das, was der Jan vorhin erzählt hat, ja, das habe ich im Forum laufend gehört. Also einstweilige Verfügung, nicht mehr nähern wie 50 Meter, bei Nacht und Nebel weg, gemeinsames Konto gehabt, Geld weg, Möbel weg, alles weg. Die Leute, die sind am Rad gedreht, die sind dann, haben dann versucht, diese Person zu kontaktieren. Die haben dann, wie gesagt, sind wieder mit der Polizei konfrontiert worden. Und das kann sich ein normaler Mensch nicht vorstellen. Ja. Und es wird immer nur das Krankheitsbild des Borderliners geschildert. Und ich habe auch schon mal euch eine Mail geschickt in die Sendung, da habe ich aber keine Antwort drauf bekommen. Man nehme jetzt diesen Fall Kachelmann, sage ich mal, ja. Mhm. Wo man nicht sagen kann, wer hat was gemacht. Mhm. Ne? Aber solche Sachen wurden da auch laufend im Forum geschildert. Ach, du hältst es für möglich, dass diese Frau eine Borderline-erkrankte Frau ist? Ja, oder er halt. Ne? Oder er. So, und bei so einem Borderliner in so einer Beziehung, da kann man sagen, von 5 Sätzen sind 3 gelogen. So, jetzt bist du sehr informiert. Du bist ein gebranntes Kind. Ja. Du hast dich sehr schlau gemacht und weißt eben sehr viel. Bist du gefeit, dass du nie wieder in die Fänge einer Borderlinerin kommst? Also ich bin aufgrund dessen, dass ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich sehr sensibel geworden. Ne? Auch was andere Leute angeht. Du weißt auf einmal, was ein Narzisst ist. Ne? Mhm. Vorher hast du dir gedacht, hier, der hat sie nicht alle. Ne? Mhm. Du weißt auf einmal, ach guck mal da, ne? das ist ja Narzisst, das ist ja total, ne? du weißt auf einmal oder siehst Leute mit ganz anderen Augen, du hörst ganz anders zu, wenn du Leute kennenlernst und so, das ist total interessant. Also du bist vorsichtiger geworden und bist im Moment noch in keiner Beziehung. Doch, ich bin. Ich hoffe in guten Händen. Ich bin in einem Recall mit einer Frau, mit der ich vor 17 Jahren schon mal zusammen war. Und das ist alles im grünen Bereich. Bei dir in der Nachbarstadt. Das ist alles sehr schön. Sehr gut. Michael, danke dir für die aufklärenden Worte, war sehr interessant. Okay. Sicherlich haben manche Männer auch jetzt mal ein bisschen genauer hingehört und erinnern sich oder vergleichen das vielleicht auch. Ja, ich kann Ihnen nur die Borderline-Zone im Internet empfehlen. Okay, da kann man ja mal reingucken. Okay. Alles Gute, Michael. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Madeleine, 38, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Madeleine. Du bist 38 Jahre alt? Richtig. Ich stutze gerade so ein bisschen, weil aufgrund der wenigen Sachen, die du gesagt hast, du sehr jung klingst. Ja, danke schön. sagen das andere dir auch oft? Ja, sehr ja. oft. Okay, aber du bist 38 und nicht ja. 28. Ja. Um was geht's? Ja, mein Mann eben. Also wir haben 2002 geheiratet und er ist 2005 verstorben an Krebs. Und er war sehr jung. Er war sehr jung und er hat nicht geraucht, er hat nicht getrunken, er war Radrennprofi. Was war er? Radfahrprofi? Ja, er hat etliche Rennen im Rennrad gewonnen. Also er war richtig Sportler. War er ein bekannter Mann? Ich kenne mich in dem Sport nicht so aus, deswegen würde mir jetzt der Name nicht sagen. Das war eigentlich nur regional. Ach so. Wie alt ist er denn geworden? 33. Ja. An was ist er gestorben? An Krebs. Ja, an welchem Krebs? Also erst war es Speiseröhrenkrebs. Hm. Dann hat man ihn behandelt, hat den Magen rausgenommen. Ihm ging es soweit eigentlich ganz gut. Wir haben dann versucht, das Essen umzustellen. Wir haben alles ausprobiert, haben Homöopathen aufgesucht. So. Und dann fing es halt wieder an. Dann, also nach der Operation hat man gesagt, es hat nicht gestreut. Hm. Und hat es wohl doch. Und dann war er in der Klinik, wo ich gedacht habe, dass er sich, also dass er dort nicht gut aufgehoben ist, und habe ihn in eine andere Klinik verwiesen, weil die Ärzte untereinander gesagt haben, hören Sie nicht auf den Arzt, der redet Blödsinn. Also sowas. Und ja. Also auch eine Verwirrung während der medizinischen Betreuung. Absolut, ja. Was ja, wenn der eine hat das gesagt, der andere hat gesagt, hören Sie nicht auf den Arzt. Und das innerhalb einer Klinik. Das ist ja ganz furchtbar. Man ist ja eh schon angeschlagen und weiß gar nicht, was man machen soll. Und wenn dann die Ärzte einen so eine Unsicherheit vermitteln. Nee, ich habe eben dann dafür gesorgt, dass er in eine andere Klinik kommt. Ist er denn da dann ordentlich versorgt worden? Ja. Aber er hat den Kampf verloren. Ja. Also ich habe ihn fast tagtäglich begleitet. Ich muss dazu sagen, also er hat ein Jahr davor hat er seine Mama verloren. Mhm. Und sein Papa und ich sind halt abwechselnd immer in der Klinik gewesen. Mhm. Für seinen Papa war es wahrscheinlich auch nicht sehr leicht. Natürlich nicht. Für den Vater, wenn der Sohn schwerst krank ist oder sterben muss. Ja, eben. Und seine Mama vorher noch gegangen ist. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass er ein sehr sportlicher Mann war und er hatte keine Vorerkrankungen? Doch. Also wo ich ihn kennengelernt habe, er hat gesagt, er hat mit 17 Morbus Crohn bekommen. Also eine schwere Darmerkrankung? Richtig, ja. Aber also es war sehr schwer, als wir uns kennengelernt haben. Wir konnten fast nirgendwo hingehen, weil er eigentlich immer das Gefühl hatte, er müsste jetzt gleich wohin. Mhm. Und dann wurde es aber immer besser und das war dann fast vollständig weg. Also kann man denn da einen Zusammenhang herstellen zwischen dieser Schere? Nein. Nein. Also die Ärzte sagen nein. Das heißt also, der Krebs, Speiseröhrenkrebs, hat wahrscheinlich damit gar nichts zu tun. Nee. Mhm. Nun sind viele Jahre schon vergangen. 2005 sagst du, ist er verstorben. Ja. Wie geht es dir heute? Ich komme damit nicht klar. Habt ihr Kinder? Ein Sohn. Wie alt ist der? Der ist jetzt 17. Hm. Also, das ist nicht sein Kind, aber... Achso, es ist nicht sein Kind? Nein. Aber ich meine, der Kleine war 4, als wir uns kennengelernt haben, von dem her. Hm. Das ist fast wie sein Sohn gewesen. Ja. Wie bemerkst du das an dir und in deinem Leben, dass du damit überhaupt nicht klarkommst und nicht abschließen kannst? Ja, es gibt so Tage wie heute, wo ich habe heute nicht zur Arbeit gehen können, weil ich einfach, ich weiß nicht, manchmal bin ich nur noch müde und schotte mich ab. Ich mag keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Hm. Aber arbeiten, in der Regel kannst du gehen. Ja, das tue ich schon. Was machst du beruflich? Ich bin im Einzelhandel. Ja. Und dein Sohn lebt noch bei dir? Ja. Ist der Sohn eine Ablenkung, ein Trost? Ja, es hat, weiß nicht, jetzt. Er ist jetzt halt auch in einer schwierigen Phase. Mhm. Also, so pubertäre Jungen. Mhm. Aber er ist schon ja, ein wichtiger Bestandteil. So, also. Lebt der Schwiegervater noch? Ja. Hast du mit ihm Kontakt? Ja. Redet ihr dann viel über den Sohn, über den Mann? Es geht. Also das letzte, oder nee, also das letzte Mal, wo wir damit wieder konfrontiert worden sind, das war zu der Beerdigung von seiner Mama. Also die Oma von meinem Mann praktisch, die ist gestorben und wir saßen dort und ich habe ständig immer den Nachnamen gehört und das war ganz schlimm. Ich habe dann auch gesagt, ich möchte heim, es sollte noch ein Essen geben, aber ich konnte nicht. Und dann haben wir uns danach nochmal getroffen und versucht mir immer Mut zu machen, aber wenn du dich so abkapselst und alleine bist, ich gehe davon aus, dass du auch keinen großen Freundeskreis hast. Das habe ich schon, aber ich vernachlässige ihn total. Mhm. Wenn du und dich ich komme immer wieder Aussagen, warum meldest du dich nicht mehr? Und Wenn du denn dich abkapselst und alleine bist, was denkst du dann? Welche Gedanken gehen durch den Kopf? Wie ist die Stimmung? Nichts hören, nichts sehen. Denkst du dann immer an ihn? Sehr oft, ja. Denkst du an eure schönen Zeiten? Ja. Es gab nur schöne Zeiten. Bitte? Es gab nur schöne Zeiten. Es gab nur schöne Zeiten bis zu dem Unglück der Krankheit. Ja. Ich werd einfach das Gefühl nicht los, dieses Bild. Ich habe mich dafür entschieden, bei ihm im Krankenhaus zu bleiben. Und, die letzten Tage waren sehr schlimm. Er hat bis zum letzten Tag sehr große Schmerzen gehabt, die nicht mehr zu lindern waren, weil es halt überall war. Es war dann in den Knochen, es war im Kopf. Jedes Mal, wenn ich ihn berührt habe, habe ich irgendwelche neuen Hügel entdeckt und ich wollte ihm das nicht sagen. Und dann, der Schmerztherapeut gesagt, ich hätte die Möglichkeit, nochmal mit ihm zu reden und hat alle Schmerzmittel abgesetzt. Und er saß daneben und wir haben uns unterhalten und der Schmerztherapeut hat als erstes geweint. Ich habe irgendwie keine Tränen mehr gehabt in dem Moment. Der Schmerztherapeut hat geweint? Er hat geweint neben uns. Weil er das so ergreifend fand? Das, was wir uns zu sagen hatten, ja. Und er war dabei? Ja. Magst du mir sagen, was ihr euch gesagt habt? Ja, dass für den anderen, dass für mich und ich für ihn sehr viel Liebe empfunden habe und so Einzelheiten, was wir toll fanden, so gewisse Sachen oder Momente. Wie kam das denn, dass bei diesem sehr intimen und persönlichen Gespräch der Schmerztherapeut dabei war? Warum ist der nicht rausgegangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte der aufpassen und im Notfall ihm doch ein Mittel geben. Also ich war zu der Zeit auch sehr angeschlagen und ich habe auch viel Beruhigungstabletten nehmen müssen, damit ich das überhaupt durchhalte. Jeden Tag ihn so zu sehen, jeden Tag im Krankenhaus zu sein. Ich habe mich beurlauben lassen von der Arbeit. Und nach diesem Gespräch hat er dann wieder Opiate bekommen und Morphium? Ja. Und ist dann nach? Das war ganz schlimm. Er hat mit mir reden können noch anfangs, also später gar nicht mehr. Er hat nur noch flüstern können. Oder ich musste ganz nah mit meinem Ohr an ihn rangehen, damit ich ihn höre. Was war das Wichtigste für dich, was er in dieser dramatischen Situation zu dir gesagt hat? Dass er mich liebt und dass er mir dankt und dass ich ihn gehen lassen soll. Und ich bin im Krankenhaus, im Krankenzimmer rumgelaufen und ich hätte ihn ein bisschen angeschrien. Aber du hast ihn nicht angeschrien. Nein. Aber ich war wütend. Ich bin rausgegangen. Madeleine, was du mir gesagt hast, finde ich gerade sehr beeindruckend. Er hat gesagt, dass er dich liebt. Das hat er zu dir gesagt. Und er hat gesagt, dass du ihn gehen lassen sollst. Ja. Also, ich wollte aber nicht und ich konnte nicht. Ich wollte die ganze Zeit nur kämpfen. Okay, das verstehe ich ja auch in der Situation. Aber nun sind so viele Jahre vergangen und du hast ihn immer noch nicht gehen lassen. Eigentlich, es ist natürlich ein großes Unglück und du hast furchtbare Sachen erlebt. Aber ihr habt ein schönes Leben vorher gehabt, so hast du es mir gerade gesagt, es war eine glückliche Zeit. Ja. Und ihr habt die Chance gehabt, auch nochmal gut miteinander zu sprechen. Und er hat dir das Schönste gesagt, was man einem Menschen sagen kann. Er hat das Ganze aber auch mit einer Bitte verbunden, nämlich lass mich los. Und ich finde, bei allem Respekt und bei allem Mitgefühl für dich, finde ich, diesen Wunsch musst du ihm auch wirklich erfüllen, dass du ihn loslässt. Habe ich doch getan. Ja, aber das glaube ich noch nicht, sonst würdest du jetzt nicht so traurig sein. Ich glaube, dass dein Mann, wenn er dich jetzt erleben würde, so unglücklich wäre über dich. Ich weiß nicht, was mit den Toten ist und ich weiß nicht, ob es ein Totenreich gibt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es es gibt. Gut, aber ich habe irgendwie eine Ahnung, dass man das zum Sterben dazugehört, dass man den Sterbenden auch gehen lassen muss. Sonst tut man ihm nicht gut. Das heißt, man muss ihn bei allem Schmerz irgendwann loslassen. Man muss ihn in guter Erinnerung behalten und ihn lieben. Das kann man ja ewig. Aber man muss ihn gehen lassen. Und das musst du tun. Sonst versinkst du im Unglück. Und wer weiß, ich weiß nicht, was mit deinem Mann ist. Es ist für deinen Mann, so er das wahrnimmt, mit Sicherheit auch ein Unglück. Ich weiß nicht, ob das richtig war von mir, dass ich bis zum Schluss dabei gewesen bin. Ich wollte ihn in meinen Armen halten und zu der Zeit habe ich schon gar nichts mehr gespürt, weil ich nur noch gekämpft habe. Ich habe mich nicht mehr gespürt und dann kam halt dieser 14. Februar und er konnte bis dato nicht reden mehr. Wie gesagt, er hat nur noch geflüstert und dann hat er mich ganz laut um kurz vor 12 gefragt, wie viel der heute ist. Und da habe ich gesagt, heute ist der 14. Februar. Dann hat er gesagt, ist gut. Und er hat 2 Stunden gewartet und um 1 des 15. Februar ist er verstorben. Hm. Ich finde gut, dass du bei ihm warst. Warum solltest du nicht bei ihm sein? Weil ich die Bilder nicht mehr so im Kopf bekomme. Dieses Kaltwerden, ich bin so lange bei ihm gelegen. Ja, aber das ist doch auch eine Form des Abschiednehmens, die dir nur noch nicht gelungen ist. Madeleine, ich rate dir ganz eindringlich zu einer Trauertherapie. Ganz eindringlich, weil ich glaube, dass du nach diesen vielen Jahren das nicht alleine schaffst. Und ich möchte dich jetzt von meiner Psychologin beraten lassen, welche Art von Trauertherapie für dich die geeignetste wäre und wo du das machen kannst. Okay. Ja? Ja. Dürfen wir dich dann nochmal anrufen? Sehr gerne. Das machen wir jetzt gleich. Es kann noch ein paar Minuten dauern, aber dann wird dich Sabine anrufen und alles Weitere klärt ihr dann am Telefon. Okay. Dankeschön, Domian. Von Herzen alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Madeleine. Tschüss, Domian. Tschüss. Hier ist eine junge Frau mit dem Namen Cecilia, stimmt das? Cilla. Cilla. Ja. Cilla. Da habe ich es aber ganz... Tatsächlich spreche ich mit dir. Unglaublich. Ich spreche mit Cilla, das ist ja auch unglaublich. Na, hattest du nie eine Cilla am Telefon? Nein, noch nie. Ach was. Du bist die erste Cilla in meinem Leben. Mhm. Okay. Cilla, über was reden wir beide denn? Ah, ich weiß es jetzt. Habe ich gerade von der Madeleine auch noch mitgekriegt. Mhm. Ich habe schon vorher angerufen. Ich wollte nur so mit jemand sprechen. Einfach nur so, weil ich gern telefoniere. Das ist meine Leidenschaft. So. Und Hobby telefonieren. Ja, genau. Aber du hast bestimmt auch ein Thema. Ja, ich habe schon ein Thema. Aber ja, genau. Also es geht darum, ich habe meinen Mann auch verloren. Ich bin 35, mein Mann war 31. Mhm. Und er ist vom Gerüst gestürzt. Er war Zimmermann. Liegt das schon länger zurück jetzt? 3 Monate. Ach, 3 Monate erst? 3,5. 3,5 Monate. Mhm. Dann ist ja das Gespräch mit Madeleine ja wahrscheinlich auch sehr nahe gegangen, weil ihr eine ähnliche Geschichte habt. Ja, aber anders eben. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Und da war ich auch dabei. Beim letzten Atemzug. Mhm. Erzähl mal von deinem Mann. Vor 3,5 Monaten ist er vom Gerüst gestürzt. Er war ja, Zimmermann. Er hat das Gerüst gebaut und er ist montags früh aus dem Haus und dann früh um 10, 9:30 kam dann die Frau vom Chef und hat gesagt, oh oh, der Markus ist vom Gerüst gestürzt. So hat sie dir das gesagt? Ja, ich soll mitkommen, der Marki ist vom Gerüst gefallen und da habe ich schon, oje, oje. Da war aber noch nicht klar, dass er verstorben ist. Nee, da war es mir noch gar nicht klar, aber ich habe schon ein ganz unruhiges Gefühl gehabt, auf jeden Fall. Mhm. War schon ganz übel. Bist du denn ins Krankenhaus gefahren? Nee, noch nicht direkt. Wir sind auf die Baustelle gefahren und da war aber keiner. Und keiner wusste, was richtig. Da musste ich das Krankenhaus anrufen. Mhm. Und die haben dann gesagt, eben, er wird gerade operiert mit dem Gehirn. Schlimme Kopfverletzung. Ja. Und da musste ich, wir haben einen Sohn, einen kleinen, 20 Monate alt. Mhm. Wie lange hat denn dein Mann dann im Krankenhaus noch nach dieser Operation überlebt? Er hat praktisch nicht mehr gelebt. Also als ich ihn gesehen habe, das erste Mal war er schon hirntot. Mhm. War er schon tot, im Endeffekt. Wie gehst du damit um, heute? Ich gehe um wie an jedem Tag, dass ich ihn unglaublich vermisse, weil wir uns sehr, sehr, sehr lieb gehabt haben. Hast du das Gefühl, noch unter Schock zu stehen? Nein. Ich möchte auch der Madeleine und allen sagen, ich weiß nicht, das ist vielleicht echt krass, aber das ist Leben, das ist Schicksal einem, was er an die Hand gibt. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, was es ist, aber und es tut mir jeden Tag weh. Auf jeden Fall vermisse ich ihn brutalst. Und mein kleiner Sohn, wenn ich ihn sehe und wenn ich sehe, dass er den Papa nicht mehr miterlebt, ist auch krass. Und aber ich höre daraus eine gewisse Akzeptanz, wenn du sagst... Ja, eine gewisse Akzeptanz, genau. Das Schicksal... Das Schicksal mir das gegeben hat... Muss man das annehmen. Und ich kann eigentlich... Ich kann ja nichts machen. Ich kann ja so nichts machen. Das sagt kann nichts ändern. Das sagt die Vernunft. Das Herz schreit und weint. Das Herz schreit und weint und ich weine auch manchmal. Mhm. Und schreie auch manchmal. Wie erklärst du dir das, dass du das... Ich meine, es ist sicher eine sehr, sehr für dich eine sehr, sehr tröstliche Haltung, dass du das so sehen kannst. Wie erklärst du dir das, dass du das so kannst? Ist immer so krasse Fragen, ja. Kommt das zum Beispiel aus einem religiösen Hintergrund? Mm-mm. Nein. Mm-mm. Sondern? Nee, mit Religion habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Weißt du, es ist so erstaunlich, wenn eine junge Frau, die ihren Mann vor 3,5 Monaten verloren hat, sagt, das ist so das Schicksal und man muss das annehmen. Da wundert man sich im ersten Moment und denkt, woher nimmt die Frau die Kraft? Woher weiß sie das? Woher kann sie das? Echt? Weil das Leben so unendlich vielfältig ist Und da passiert Fukushima und was wir schon alles vergessen haben und wie viele Menschen, wie viele Leute verloren haben. Und das ist klar, für mich ist mein Schicksal ist schwierig, ist sau schwierig und meine Lage und mein Schmerz schon. Aber Tod gehört zum Leben. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Bist du immer schon, du bist jetzt 35 Jahre alt, bist du immer schon in deinem Leben jemand gewesen, der auch mit harten Schlägen so umgehen kann? Ich weiß nicht, als Kind war ich glaube ich eher so, ich habe viel ausgeblendet, so das Negative. Ich habe immer viel so weggeschoben, was mich, ich behalte lieber positive Erinnerungen. Und meine Mutter ist gestorben, kurz bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Wie war das denn auch da? Auch an Krebs, hast wie du Madeleine das geschrieben hat. Also auch sehr schlimm und traurig. Hast du es denn da auch so hinnehmen können? Ja, sie war schon 7 Jahre krank und ich habe schon geahnt. Da habe ich ein bisschen mitrechnen können. Das war schon anders. Da habe ich schon gedacht, war auch super, super schlimm. Ich habe meine Mutter sehr, sehr, sehr lieb gehabt. Ich möchte dich etwas Krasses fragen. Nun ist das eine hypothetische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Okay. Du hast ein Kind. Das Kind ist 20 Monate alt. Ja. Könntest du dir vorstellen, wenn deinem Kind etwas passiert, auch eine solche Haltung zu haben? Ja, in gewisser Weise. Vielleicht, das kann ich jetzt nicht so auf 100% sagen, aber meine Schwiegereltern, also die haben jetzt ihren Markus, meinen Mann, verloren. Die haben schon, ja, also der Markus hat 4 Geschwister und der nächste jüngere Bruder, der ist schon mal mit 4 Jahren gestorben. Die haben schon einen toten Sohn, meine Schwiegereltern. Die haben einen Sohn, der überfahren wurde vom Auto. Und sie sind, ja, sie haben noch 4 weitere Kinder aufgezogen und... Wie gehen die denn jetzt heute damit um? Also für mich total gut. Für mich, ja, das ist krass. Manchmal denke ich, als wenn nichts passiert, aber sie sind religiös. Die Familie ist sehr religiös. Dann kann man das, vielleicht gelingt es einem dann eher... Ein solches Unglück einzuordnen. Das ist bei dir ja nicht der Fall, deswegen wundere ich mich so. Und du kannst es, ich frage es jetzt nochmal, weil es mich wirklich sehr interessiert, woher diese Gedankenwelt kommt, diese Einstellung. Du kannst es nicht sagen. Eigentlich ist es eine Gnade, dass du so denken kannst. Und wenn man es ganz objektiv sieht, hast du natürlich recht. Es gehört alles zum Leben, aber das kann man natürlich den meisten Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, kann man mit so einer Vernunftsansage nicht kommen. Man erreicht nicht ihr Herz. Ja, das oder weiß ich auch irgendwo. Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Ich weiß nur, eigentlich wissen weiß ich gar nichts. Ich habe ihn sehr geliebt und ich habe die jeden Augenblick genossen und wir haben uns oft gesagt, wir haben uns lieb. Das, was der junge Mann vorher gesagt hat in der Sendung mit der Borderline-Freundin, dass die so unverhofft gesagt hat, du bist das Beste, was mir passiert ist. Das haben wir uns alle 2 Tage gesagt. Das ist nicht so außergewöhnlich. Nein, es muss auch nicht immer ein Zeichen für Borderline sein. Das ist nicht Borderline. Nein, das kann man sich auch nur so sagen. Ja, natürlich. Weil man sich lieb hat und... Zilla, ich freue mich, dass du angerufen hast, weil das ein Aspekt ist, so hat uns das hier, glaube ich, könnte mich gar nicht erinnern, noch nie jemand so erzählt, dass er so mit einem Todesfall umgehen kann, wie du es kannst. Ich bedanke mich für deinen Anruf. Ja, ich wollte schon immer gerne mit dir sprechen und dir auch sagen, dass du echt ganz tolle Fragen stellst und ganz einfühlsam so mit den Leuten bist und sachlich, aber ja. Ich danke dir vielmals. Interessiert und ja. Ich danke dir. Ich danke auch. Ich wünsche dir alles Gute dir und deinem Kind. Okay, danke. Das ist trotzdem schwer. Das ist schon schwer. Das habe ich schon rausgehört, dass das natürlich jetzt nicht leicht für dich ist, aber du hast eine... Ich muss jetzt auch zu ihm, weil er schon ein bisschen heult. Ja, okay, dann will ich dich nicht aufhalten. Okay. Liebe Tina, alles Liebe, alles Gute wünsche ich okay, euch. Okay, dir auch, euch auch. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Meine Zeit oder Mir läuft die Zeit davon. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die unter Druck stehen, die unbedingt etwas erledigen wollen, noch erledigen wollen. Die vielleicht nicht mehr lange zu leben haben, aber vorher noch etwas tun möchten. Oder die vielleicht sich von einem Sterbenskranken noch verabschieden wollen oder demjenigen etwas sagen wollen. Oder die unbedingt jemanden anzeigen wollen und die Frist läuft bald ab. Oder vielleicht auch Menschen, die... wissen, dass sie bald schwer krank werden und vorher auch noch was Besonderes machen wollen. Oder die vielleicht im Alter noch die große Liebe finden wollen und sich deshalb auch unter Druck gesetzt fühlen irgendwie und sagen, mir läuft die Zeit davon. Ich will noch lieben. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder bitte mailen domian@wdr.de. Hier ist noch Christine. Christine ist 57. Guten Morgen. Schön, guten Morgen, Jürgen. Christine, um was geht's bei dir? Ich muss jetzt einfach sagen, die Zeit ist fast davon gelaufen. Und ja. Die hypothetische Frage, die du der Frau vorher gestellt hast, ich habe das erlebt, meine Tochter ist mit 7,5 Jahren verstorben. Mhm. Und es geht weiter, das Leben geht weiter. Es gibt immer wieder Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Deshalb habe ich aber nicht angerufen. Ja, was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Schwiegertochter ins P. Also ich habe, mein Sohn lebt seit 2003 mit einer Frau zusammen. Sie haben jetzt ein 3-jähriges Kind. Und die Schwiegertochter erzählt uns ständig Geschichten. Es ist also so, dass sie jetzt die 8. Arbeitsstelle in den Sand gesetzt hat. Das geht immer so 4-6 Wochen, manchmal 8 Wochen. Und dann kommt sie mit dem Krankenschein, erfindet irgendwelche Sachen. Es sind immer sehr dramatische Sachen. Diesmal hat sie es sogar geschafft zu sagen, sie hat Krebs. Jetzt ist aber gesagt worden vom Arzt, das war eine Fehldiagnose. Sie hat nur eine Lungenentzündung. Aber ich bin Krankenschwester, also ich weiß, sie hat sicher nur einen Infekt. Mhm. Das Schlimme ist für mich, dass ich merke, dass mein Sohn sehr darunter leidet. Hat sie auch oft schon Schluss gemacht mit dem Sohn? Nein, nein. Ich war nämlich gerade auf dem Borderline-Trip, was wir gerade gehört haben. Nein, also die Richtung ist es nicht. Nein, sie haben sich bloß schon mal ziemlich gezofft, wo das dann mal gesagt worden ist, wo mein Sohn gesagt hat, du kannst gehen, aber meine Lilly bleibt hier. Und das wird ja sicher nicht passieren. Das ist auch meine größte Angst, dass ich meine Enkeltochter verliere, weil die für mich ein großes Glück ist. Wie alt ist dein Sohn? Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 35. 35. Die Frau ist 34. Ich habe ja eigentlich immer so den Anspruch eines so gestandenen Mannes von 35 Jahren, dass er das selbst für sich entscheiden müsste, dass er eine klare Linie in sein Leben bringt. Schafft er aber nicht. Schafft er scheinbar nicht. Also ich habe am Sonntag mit ihm sprechen können, ganz in Ruhe, und habe ihm das auch alles dargelegt, wie wir das sehen, mein Mann und ich. Mhm. Und dass wir auch sehr gerne der Familie helfen möchten und auch der jungen Frau. Ich habe ja auch schon oft gesagt, dass wir sie lieb haben, wie sie ist, aber bitte, sie soll keine Geschichten erzählen. Und nach diesem Gespräch habe ich dann meinen Sohn gefragt, merkst denn du das überhaupt nicht, dass er dir solche Sachen erzählt? Und er sagt, doch, ich merke das schon 4 Jahre. Ja. Und er leidet sehr darunter. Ah, also hast du da eine offene Tür? Ich denke ja. Schon. Hm. Ja, was will er denn machen? Wie will er sich denn weiter verhalten? Hast du ihn gefragt danach? Also es war jetzt auch noch dazu gekommen, dass das Enkelkind gesagt hat, Oma und Opa hauen. Und mein Mann hat dann gesagt, also wenn es so weit kommt, es wird bei uns nie passieren, sowas. Mhm. Undenkbar, dann möchten wir unbedingt, bevor wir das nächste Mal die kleine Lady nehmen, mit der Schwiegertochter sprechen oder mit allen zusammen. Also ihr habt Sorgen, dass die... Muss vorher ein Gespräch passieren, bevor wir wieder... Habe ich das richtig verstanden? Also ihr habt die Sorge, dass die Schwiegertochter das Kind schlägt? Nee, sie schlägt sie nicht, sie beeinflusst sie gegen uns. Ach so. Das Kind hat erzählt, Oma und Opa. Ich verstehe. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, du kannst natürlich nicht zu großen Druck auf deinen Sohn ausüben, dann gibt es vielleicht auch eine Blockade. Mhm. Aber immerhin habt ihr schon mal ein Gespräch geführt, da kannst du ja vielleicht vorsichtig anknüpfen und ihn vielleicht dann auch unterstützen, dass er so einen Halt in euch findet, aber bloß nicht, dass du zu sehr ihn versuchst zu beeinflussen. so würde ich jetzt vorgehen. Jetzt geht mir gerade die Zeit flöten. Hm. Christine, wir rufen dich nochmal an, dann haben wir noch ein bisschen Zeit im Hintergrund. Okay? Alles klar. Du legst danke. Auf, dann melden wir uns gleich nochmal. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, meine Lieben, heute Nacht Tobias Linke. Morgen nochmal kurz der Hinweis, heißt unser Thema, mir läuft die Zeit davon. Möchte ich mit Leuten sprechen, die sehr unter Druck stehen, die unbedingt noch etwas machen wollen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen oder gerne auch mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.